1911 wurde die Mona Lisa gestohlen. Als das bekannt wurde, strömten die Pariser in den Louvre. Alle wollten die Absenz der Mona Lisa sehen. Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci gilt als das meistbewunderte und meistkommentierte Gemälde der Kunstgeschichte. Seit Ende des 18. Jahrhunderts hängt die Ikone des Kunstbetriebs im Pariser Louvre. Diese, ihre Stellung, hatte Marcel Duchamp im Fokus, als er La Joconde, wie die Franzosen sie familiär nennen, passend zum 400. Todestag Leonardos im Jahr 1919 einen Schnurrbart verpasste. Dieses Ready-Made von Duchamp, das der respektlose Künstler ebenso ironisch wie zärtlich mit 5 Großbuchstaben betitelte, französisch buchstabiert L-H-O-O-Cue, ein Wortspiel, das als Elle a chaud au cul zu Deutsch so viel heißen könnte wie »Sie hat einen heißen Hintern«, obwohl man den ja gar nicht sieht, sondern sich nur denken kann, könnte in der Kategorie »Kunst mit Kunst« rangieren. Gar nicht so weit entfernt ist davon der Berliner Komponist Johannes Kreidler, der ein ästhetisches Konzept verfolgt, das er Musik mit Musik nennt. In diesem Konzept verzichtet Johannes Kreidler inzwischen weitgehend darauf, im traditionellen Verfahren musikalische Konstellationen zu entwerfen und einzelne kompositorische Entscheidungen Note für Note zu treffen. Im Gegensatz dazu hat er sich darauf verlegt, Musik mit bereits bekannten Objekten in Form von Audiofiles traditioneller oder durchaus bekannter musikalischer Werke zu kreieren. Am 8. Februar wurde im Theaterhaus Stuttgart ein Orchesterstück von Johannes Kreidler uraufgeführt. Das Radiosinfonieorchester Stuttgart spielte unter der Leitung von Rupert Huber den Minus Bolero. Bei dem Orchesterstück handelt es sich um Original Bolero von Ravel. Was ich daran allerdings geändert habe, ist, dass ich sämtliche melodischen Elemente aus der Partitur von Ravel quasi rausradiert habe. Das heißt, wir hören also nur noch die Begleitung. Was mich daran interessiert, war eigentlich zuerst tatsächlich dieses Stück unter der Melodie sozusagen. Da liegt irgendwie sozusagen noch ein zweites Stück, sozusagen ein Stück Minimal Music, verborgen, was mich einfach musikalisch interessiert hat. Ich habe mir den Bolero sehr, sehr, sehr oft angehört und das läuft dann so in Perioden ab, wird immer lauter, aber in jeder neuen Periode kommt erstmal 2 Takte lang nur die Begleitung, ehe dann die nächste Instrumentengruppe einsetzt. Aber diese 2 Takte, wo man nur die Begleitung hört, die haben mich angefangen am meisten zu interessieren. Und da ist bei mir der Wunsch entstanden, ich würde eigentlich gerne mal den gesamten Bolero hören, aber eben immer nur diese Begleitung. Maurice Ravels Bolero ist eines der populärsten und meistgespielten Orchesterstücke überhaupt. Das Besondere ist nicht so sehr die Affinität zur spanischen Folklore, die Ravel sehr geschätzt hat. Damit lag er durchaus im Geschmack der Zeit, sondern das Besondere ist der gleichförmige Aufbau von 2 Themen über einer Ostinato-Figur, die von der kleinen Trommel 169 Mal wiederholt wird. Eine Gleichförmigkeit, die, wie es Attila Ciampai pointiert zusammenfasste, tatsächlich gegen alle Errungenschaften der europäisch-abendländischen Kunstmusik, insbesondere gegen ihr mehrstimmig-kontrapunktisches Wesen, verstößt. Gerne kolportiert wird die Reaktion einer Besucherin, die bei der Uraufführung rief: »Hilfe, ein Verrückter«, worauf Ravel nur trocken erwidert haben soll: »Die hat's kapiert.« Es gibt da den schönen Satz, dass er gesagt hat, der Bolero ist mein Meisterwerk, allerdings enthält er keine Musik. Auch das halte ich für eine genuin moderne Aussage, dass die Moderne eben immer auch fragt, ist das überhaupt noch Musik? Also das Wesen von neuer Musik, könnte man sagen, ist die Frage, ob es überhaupt noch Musik ist. Und so ein stark konzeptuelles Stück, so ein stark mechanisches Stück, wie es der Bolero ist. Der stellt da auch sicherlich viele traditionelle Topoi von Form, von Ausgewogenheit, auch von Kontrasten, die man sonst aus der klassischen Symphonie kennt. Die fordert er stark heraus, weil eben all das hier nicht vorhanden ist, sondern negiert wird durch dieses sehr streng durchgeführte Konzept. Und diese Idee von, ja, dass man ein Musikstück macht, was keine Musik enthält, die finde ich, kann man als Credo für die neue Musik und jedenfalls für mich auch sehen, dass es, ja, eine neue Musik muss irgendwie auch etwas sein, was vielleicht bislang als unmusikalisch galt. Und ja, wenn schon der Bolero keine Musik enthält und ich dann noch die Melodie draus rausstreiche, dann habe ich noch weniger Musik draus gemacht. Aber sowas finde ich eben dann auch interessant. Der 35-jährige Berliner Komponist Johannes Kreidler ist jemand, der in und über die neue Musikszene hinaus gern als Provokateur wahrgenommen wird. So aufmerksamkeitsheischend waren seine Konzeptstücke und Musikaktionen, dass die Wahrnehmung seiner Musik seitdem gerne auf Effekte der Benutzeroberfläche reduziert wird. Dabei hat er mit Konzepten wie der Charts Music, als er mit einer Microsoft-Komponiersoftware Melodien nach dem Verlauf von Aktienkursen arrangierte, oder mit der Kompositionsaktion Fremdarbeit und der GEMA-Aktion zu Fragen des Urheberrechts gezeigt, dass er ein genaues Gespür für gesellschaftliche Problemfelder und damit für grundsätzliche ästhetische Fragestellungen hat, die er aus seinen Beobachtungen abzuleiten versteht. Sein Konzept Musik mit Musik resultiert aus der Erfahrung der ubiquitären Verfügbarkeit von Daten, die neben Statistiken und Prognosen auch die einmaligen Artefakte der Menschheitsgeschichte abbilden können. Das heißt, sowohl die Anschauung als auch die technische Grundlage seines Konzepts wird von den elektronischen Verarbeitungsmöglichkeiten mittels des Computers gestützt. Für Kreidler besteht die Arbeit des Künstlers aus der Anverwandlung und Be- oder Verarbeitung dessen, was sowohl zeitgenössische Kollegen als auch Generationen von Künstlern vor ihm gemacht haben. Typisch für seine Arbeit ist vielleicht, dass er dazu neigt, Tatsachen als solche ernst zu nehmen, um Zusammenhänge, die gern übersehen werden, offenzulegen. Der Knackpunkt ist immer dort, wo Ungereimtheiten, die gerne unter den Teppich des guten Geschmacks gekehrt werden, strikt angewendet und als das, was sie tatsächlich sind, vorgeführt werden. Die Eingriffe, die er vornimmt, müssen dabei nicht groß sein. Beim Minus-Bolero geht der kompositorische Eingriff fast gegen Null. Es gibt nur eine Entscheidung: Kreidler lässt etwas weg. Hatte Duchamp noch durch Entstellung provoziert, indem er der Ikone etwas Unpassendes hinzufügte, besteht die Entstellung hier in der Subtraktion von etwas Wesentlichem. Doch so gering der Eingriff technisch ist, so dramatisch ist er als ästhetischer. Eine sehr schöne Sache ist, die ich eigentlich als Kunst betrachten würde, ist, es hat mal jemand von den Garfield-Comics, hat er die Sprechblasen entfernt, dass man das Ganze nur noch, wirklich nur noch als Bilder sieht. Also da geht es um einen einsamen Mann, der eine Katze hat. Und wenn dann noch die Sprechblasen wegfallen, wird diese Einsamkeit noch viel, viel krasser. Eigentlich sind das witzige Comics. Und wenn dann aber die Sprechblasen wegfallen, kriegt es was sehr Berührendes. Das finde ich eigentlich so ein Beispiel, das rückt doch ziemlich schon in den Kunstbereich, würde ich sagen. Warum eigentlich der Bolero? Also theoretisch könnte man das Konzept auf praktisch jedes traditionelle Musikstück anwenden. Also das Konzept heißt eigentlich, alle melodischen Elemente entfernen. Aber der Bolero erscheint mir deshalb besonders geeignet. Erstens, weil er sehr bekannt ist. Also ich denke, das ist schon wichtig, dass ich das voraussetzen muss, dass man das Original kennt. Und zum Zweiten ist es beim Bolero einfach strukturell ganz klar getrennt zwischen Melodie und Begleitung, zumindest über fast die gesamte Länge des Stückes. Ganz zum Schluss gibt es ein paar doch musiktheoretisch interessante Grenzfälle. Da gibt es so Glissandi von den Posaunen, da gibt es dann mal so einen schleifenden Vorschlag und solche chromatischen Mixturakkorde. Da finde ich es dann gerade nochmal interessant, die Frage, ist das jetzt Melodie oder nicht? Ist so ein Glissando dann Melodie oder gehört das eigentlich zur Begleitung? Aber größtenteils ist bei dem Stück das ganz klar getrennt. Und dann ist auch der Bolero deshalb, denke ich, gut geeignet, weil er selber eben schon ein konzeptuelles Stück ist. Ich sehe das als ein Pionierstück eigentlich der musikalischen Konzeptkunst, weil das eigentlich ganz streng die Idee von einem stetigen Lautstärkezuwachs verfolgt. Und ich denke aber auch, dass gerade beim Bolero das einfach auch besonders interessant ist, weil eben da nicht nur die Melodie ständig in der Instrumentation stärker wird, sondern mit der Melodie eben auch die Begleitung entsprechend wächst. Und gerade da finde ich das einfach sehr interessant, da auch mal die Instrumentation unter der Melodie zu hören. Was mir dazu eingefallen ist, ist ein Ausspruch von Debussy, der gerne zitiert wird, auf die Frage, wie er komponiere, habe Debussy einmal gesagt, er stelle sich alle Musik der Welt vor und die, die ihm nicht gefalle, lasse er weg. Mhm. Ja? Ich denke, das ist schon eine sehr moderne Aussage und kennt man als Erfahrung dann eben auch am Computer, dass man oder im elektronischen Studio, dass man da eben Filter hat und erstmal mehr hat und dann eben Dinge entfernt, bestimmte Frequenzbänder, ganze Hoch- oder Tiefbereiche eben entfernt und auf diese Weise, sozusagen wie ein Bildhauer, der vom Stein immer mehr weghaut, dass man so arbeitet. Was aber in der Musik jedenfalls eben vor Debussy habe ich davon noch nie gehört, dass man dieses Bewusstsein hatte, dass man sozusagen so subtraktiv denkt und arbeitet. Also das würde ich denken, ist was dann genuin Modernes in der Musik jedenfalls. Hören Sie hier zunächst eine Aufnahme des Originals. Maurice Ravels Bolero aus dem Jahre 1928 in einer Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Giuseppe Sinopoli. Thank you. Ravels Bolero aus dem Jahr 1928 in einer Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra unter der Leitung von Giuseppe Sinopoli. Mehr als das musikalische Jahrhundertstück hat der Original-Bolero eine Funktion innerhalb des Repertoires bzw. des gesamten Musikbetriebs. Obwohl dieses Stück selber bei seiner Uraufführung die ein oder andere Irritation ausgelöst hatte, ist er doch so in den Musikbetrieb integriert, dass er dort eine Identifikation hervorruft, die ganz empfindlich gestört wird, wenn man ihn sozusagen ungeweihten Verfahren unterzieht, wie es die Photoshop-Technologie oder das digitale Denken ermöglicht. Und dabei bezieht sich diese Form der Entweihung vielleicht gar nicht so sehr auf das Stück, als es sich vielmehr um eine Entweihung des gesamten Rituals handelt. Also es passt gerade schon zu diesem Stück auch gut. Es ist so ein Paradestück, so ein mittlerweile schon ein riesiger Publikumsliebling. Und ja, das Ritual von der bürgerlichen Musikkultur und gerade vom Orchester wird gerade auch in diesem Stück besonders exemplifiziert. Es ist so ein Stück, da werden so alle Orchesterfarben, kommen da mal vor und es macht sehr viel Spaß, das groovt sozusagen. Wobei meine persönliche Interpretation von dem Bolero ist viel abgründiger, als wie es das meiste Publikum empfindet. Ich sehe in dem Stück eine große Brutalität auch. Du sprichst vom Monströsen des Bolero. Ja, ja. Also für meine Begriffe hat diese lautstarke Zunahme zum vollen Tutti-Orchester und schon der Marschcharakter, der zwar ein Dreivierteltakt ist und zwar vom Tanz her kommt, aber in der Weise, wie das komponiert ist, sehe ich darin schon eine beileibe nicht nur positive Erfahrung von Moderne, von Industrialisierung bis hin zum Weltkrieg. Wenn man eben Ravel kennt, der auch so Stücke wie La Valse geschrieben hat, was wirklich auch ein Totentanz ist, eigentlich ein Requiem auf die K&K-Monarchie. Ich glaube, das war bewusst oder nicht, aber ein sehr politisch komponierender Komponist. Und so sehe ich eigentlich auch den Bolero. Aber heutzutage ist es so ein Schlachtschiff der Orchesterliteratur immer wieder gerne gebracht. Und wenn man das dann so entkleidet, wie ich es getan habe, vielleicht auch, weil mich dieses Monströse da mir interessiert hat, dass das vielleicht mehr zum Vorschein kommt, wenn man halt diese eingängige Melodie doch wegnimmt, die vielleicht doch ein bisschen zu viel C-Dur dann doch zelebriert, dass das dann doch sehr empfindlich von dem Publikum auch trifft. Ist C-Dur zu schön, um wahr zu sein, sozusagen? Ja, das hat sowas. Auch wenn ich jetzt eigentlich den Bolero nicht höre, aber mir scheint es so, dass das zu positiv dann doch bei dem Publikum oft ankommt. Wenn man dann also die Melodie entfernt und nur noch die Begleitung hört, also wirklich alles Melodische getilgt ist, dann ist es natürlich relativ minimalistisch. Wir hören dann eben nur noch Harmonien und wir hören eben den charakteristischen Bolero-Rhythmus und man hört die charakteristische Lautstärke-Zunahme, die eben das Konzept von Ravels Bolero ausmacht. Das passiert dann nicht nur mit der Melodie, sondern auch mit der Begleitung. Bis hin, dass man am Ende dann fast die ganze Orchestermaschine sozusagen hört, die da aber nur die Begleitung spielt. Aber das hat natürlich etwas Reduziertes, weil etwas fehlt. Insofern hat es etwas Minimalistisches und auf einer anderen Ebene würde ich das eben auch als etwas Minimalistisches sehen, weil das eben ein Konzeptstück auch ist. Ich denke, man hört eben das Ganze im Bewusstsein, dass hier diese eine Idee vorgenommen wurde, eben alles Melodische zu entfernen. Und das ist eben auch eine ganz singuläre Idee, was eigentlich zum Bolero passt von Ravel, der selber auch schon die singuläre Idee hatte, der Lautstärke-Zunahme. Und auch auf dieser Ebene würde ich das etwas eine Art von minimalistischer Musik nennen. Also so minimalistisch im erweiterten Sinne des Begriffs. Ja, okay, also nicht so sehr die Minimal Music von Steve Reich, die mit Phasenverschiebungen arbeitet, aber sowas wie Patterns, also Muster, das kann man auch in dem Bolero von Ravel schon sehen. Was entsteht denn da? Jetzt mal abgesehen von dem technischen Verfahren. Mhm. Was ist, wenn du das hörst? Also ich kann das auf verschiedenen Ebenen hören. Ich kann mir das musikalisch anhören als so ein reduktionistisches Stück, wo ich immer dieselben Harmonien und immer denselben Rhythmus höre, aber mit einer stetigen Lautstärke-Zunahme und da die Instrumentationskunst von Ravel beobachten kann. Jetzt kann man eben aber auch, wenn man ein Original Bolero ja irgendwie auch im Kopf hat, dann erlebt man da irgendwie auch so einen Effekt, dass da einfach was im Kopf eigentlich noch mitklingt, was aber real nicht mitklingt. Also dass dieses Fehlen, diese Absenz, dieses Loch, das hört man da irgendwie auch noch mit. Also im Kopf nur, man hört es nicht mit den Ohren, sondern da wird noch was ergänzt im Kopf, weil man nun mal einfach dieses Stück ja kennt und man hört das eigentlich normalerweise ja nun mal nicht so, nur die Begleitung. Also da passiert dieser Prozess im Kopf, also da wird eine Erinnerung aktiviert, was ich daran dann sehr interessant finde. Das hat natürlich schon fast sowas wie von Karaoke, ne? Dass man nur die Begleitung hört und vielleicht schon fast den Impuls fühlt, jetzt müsste man eigentlich mitsingen, um das zu ergänzen. Das kann man einfach nicht so stehen lassen. Wir sehen, man kann es dann auch so sehen, wenn man das dann wirklich auf dem Konzertsaal sieht, da wird eigentlich die Struktur, die Hierarchie von Orchester umgedreht. Weil das am Melodie und Begleitung, natürlich die Melodie steht im Vordergrund. Und gerade bei so einem Paradestück, wo auch jedes Instrument mal so sich präsentieren kann, und das können die dann gerade nicht. Und die ersten Geigen, die pausieren fast in dem gesamten Stück. Aber bei all den Pausen muss man eigentlich denken, da würden die eigentlich sonst spielen. Also da erlebt man auch mal sozusagen das Orchester von innen oder wird sozusagen die innere Struktur nach außen mal gestülpt und man hört viel öfter die zweite Flöte als die erste Flöte. Da spürt man tatsächlich auch energetisch, dass sowas im Orchester einfach schon empfindlich an deren Struktur so kratzt. Weil die Gruppendynamik aufgebrochen wird, die traditionelle. Genau, ja. Also ja, dass die untergeordnete Begleitung, dass die auf einmal sozusagen die Melodie zur Melodie wird. Und die eigentlich sonst das meiste spielen haben, fast nichts zu spielen. Ja, und da gibt es dann auch alle Reaktionen aus dem Orchester, dass die Kontrabassisten fanden es toll, weil die bei dem Stück eh nie was anderes als Begleitung spielen. Die werden endlich mal gehört, während andere sich da schon sehr auf den Schlips getreten gefühlt haben. Auch das kann man darin hören und natürlich dann das Konzept von der Reduktion, von der Wegnahme und vielleicht auch die Frage von Autorschaft. Wer hat da jetzt eigentlich was komponiert? Man hört ausschließlich Original Ravel und doch hört man es so, wie man es von Ravel halt nicht hören würde, weil eben auch das Entfernen doch wiederum eine Komposition, auch in dem Fall von Johannes Kreidler, ausmacht. Aber auch hier dieser innere Widerspruch von was ist daran jetzt Ravel und was ist Kreidler, finde ich daran sehr interessant. Das war ja anzunehmen, dass das ein Stück sein würde, was Publikumsreaktionen hervorrufen würde. Und die ließen dann auch nicht auf sich warten. Was hat das Publikum so erzürnt? Also es gab alle Reaktionen von Zorn bis zu großer Begeisterung. Aber erzürnt hat bei vielen vielleicht schon, dass da für manche Begriffe keine kompositorische Arbeit eigentlich geleistet wurde. Also dann kommt die Frage, wie hat er dafür noch Geld bekommen? Weil tatsächlich, da ist nichts zu leugnen. Ich habe an diesem Stück, was jetzt wirklich die Schreibarbeit betrifft, eigentlich nur eine Stunde gearbeitet. Ja, eben die Partitur von Ravel nehmen und alles Melodische ausstreichen. Ich bestehe aber drauf, das war schwerste kompositorische Arbeit. Ich habe 5 Jahre lang an diesem Stück gearbeitet. Ich habe an keinem Stück bislang so lange gearbeitet, weil man nun mal auch diese Idee erstens haben muss und dann muss man sie auch durchführen, muss auch den Mut haben und man muss eben wirklich überlegen, kann man das machen, wenn es für so etwas keine Vorbilder gibt. Insofern halte ich das für eine genuin kompositorische Arbeit. Aber mir ist natürlich schon klar, dass das die bestehende Meinung von dem, was als kompositorische Arbeit gilt, schon herausfordert. Und normalerweise ist halt gerade ein Orchesterstück auch für einen Komponisten eine riesige Arbeit. Und wenn das dann auf einmal insofern wegfällt und hier eine andere Art von Arbeit gemacht wurde oder meinetwegen halt auch nicht, dann wurde halt da meinerseits nicht viel dran gearbeitet. Aber es kommt halt auch nicht immer nur auf den vergossenen Schweiß und auf die Menge der Tinte an, die da geschrieben wurde, sondern es kann halt nun mal auch eine Idee kann genauso stark sein wie 100.000 Noten, die man sich aus dem Hirn sonst quetscht. Es ist auch mal gut und an der Zeit, solche Vorstellungen von dem, was kompositorische Arbeit ist, auch mal anhand von so einem Stück zu zeigen, dass es auch anders sein kann. Eine Zeitung hat geschrieben, ein Bolero-Rest ohne melodische Seele. Ist die Melodie die Seele von Bolero? Ja, vielleicht ist es so. Ja, da muss man eben auch mal hören, wie eine Musik ohne ihre Seele klingt. Also das kann man natürlich auch als brutalen Einschnitt oder chirurgischen Eingriff sehen. Und auch das kann ein Wesen von Kunst sein, dass man mal einen gewissen brutalen Eingriff auch mal vornimmt. Es ist ja Kunst. Es ist ja doch auf einem Tableau, auf dem ästhetischen Tableau, wo man solche Dinge ja doch mal durchführen kann. Auch ein Eingriff muss ja nicht, auch ein chirurgischer Eingriff muss ja nicht brutal sein. Der kann ja kalkuliert sein. Ja, aber nachher, wenn da halt was fehlt und ich als Künstler darf ich auch mal sagen, ich will auch mal, dass die Welt weniger wird. Auch als Symbol kann man das mal so stehen lassen, dass ich als Komponist keinen einzigen Ton schreibe und nicht nur das, sondern auch noch Töne rausstreiche. Dass ich das einmal als gerade gebotene Handlung sehe, wir müssen einfach mal Dinge mal wegnehmen, statt noch mehr hinzuzufügen. Das wäre so ein bisschen wie der Eiffelturm ohne Eifel. Ja, also ich sehe das immer als kompositorische Herausforderung, zu sagen, eigentlich je unmusikalischer, desto besser. Denn was musikalisch ist, das heißt ja immer nur, was bislang als musikalisch galt. Und da würde ich halt immer den Verdacht schon haben, dann sind das irgendwelche traditionellen Vorstellungen, was halt Musik zur Musik macht. Und die Aufgabe von einem Komponisten neuer Musik ist halt, den Musikbegriff eigentlich permanent herauszufordern. Und deshalb, in dem Musikbegriff steckt auch der Begriff des Musikalischen. Was ist denn Musikalität? Und da finde ich, muss man auch den gewissen Extremismus im Blut haben, dass man sich da nie zu sehr von leiten sollte, von so einem Wert des Musikalischen, dass irgendwie doch Musik muss dann mal musikalisch sein und das macht die Begabung eines Komponisten aus, dass der musikalisch ist, dass er Musikalität hat. Kann man zwar alles sagen, ja, stimmt, aber wenn es um eine neue Musik geht, dann muss man den größten Mut und Kraft aufbringen und die Fantasie, das rücksichtslos eigentlich zu hinterfragen. Und ja, das möglichst unmusikalischste zu machen, das zumindest mal zu auszuprobieren, damit zu experimentieren und zu sehen, ob es nicht doch am Ende Musik ist. Wie stark kann man das eigentlich belasten? Und der Musikbegriff, der muss eigentlich per Definition auch der ständigen Neudefinition obliegen. Wenn Johannes Kreidler ein sozusagen normales Orchesterstück geschrieben hätte, hätte der Unterschied wahrscheinlich gar nicht so sehr darin bestanden, dass er kompositorisch anders gedacht hätte, sondern der Unterschied in der Arbeitsweise besteht darin, dass seine kompositorische Handlung an einer Ikone des Konzertbetriebs exemplifiziert wurde. Es wird sich zeigen, ob der Komponist mit seinem minimalistischen Zug heutzutage dieselbe Wirkungsmacht entfalten kann, wie Duchamp es mit seiner schnurrbärtigen Mona Lisa tat. Denn genau genommen ging es zumindest bei Duchamp um die Darstellung einer Haltung. Ja, also ohne es jetzt allzu pathetisch zu werden, würde ich jetzt sagen, das muss ja mal gemacht werden. Übrigens kam dann mit dem Stück auch noch eine politische Dimension hinzu, an die anfangs überhaupt nichts zu denken war. Die Idee ist, glaube ich, von 2010 und dann so ab 2012 kamen dann die ersten Nachrichten auf, dass die zwei Orchester des SWR fusionieren sollen. Und eben just eines dieser beiden Orchester, das in Stuttgart, das hat er dann auch mein Stück gespielt. Das war auch noch ein Grund, warum ich diese Ansage am Anfang gemacht habe. Das wollte ich dann schon klarstellen, dass das jetzt zwar auch noch eine mögliche Interpretation ist, dass jetzt hier nur noch das halbe Orchester sozusagen spielt und das eine Anspielung sein könnte auf diese Fusion, dass die Idee schon da war, bevor diese Fusion kam. Auch wenn es leider Gottes dann gewissermaßen prophetisch war. Aber so kommt es dann manchmal, dass eben so einem sagen, unschuldigen musikalischen Konzept dem dann noch eine politische Bedeutung zukommt, an die gar nicht gedacht war ursprünglich. Hören Sie hier also das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Rupert Huber mit der Uraufführung des Minus Bolero von Johannes Kreidler. Thank you. Johannes Kreidler minus Bolero. Wir brachten die Aufnahme der Uraufführung vom 8. Februar 2015 im Theaterhaus Stuttgart im Rahmen des Festivals Eklat. Es spielte das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR unter der Leitung von Rupert Huber. Das war die neue Musik, heute mit dem Berliner Komponisten Johannes Kreidler. Redakteurin am Mikrofon war Caroline Naujoks.